Herz des Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet. Die Sache gegen Laurenz und Bartschat ist aufzurufen. In der Strafsache gegen Geklagten sind erschienen. Hier wird dann zunächst die Namen der Richter der Staatsanwaltes bekannt. Vorsitzender Vizepräsident Ziegler, Beisitzender Richter Oberrichter Frau Kleine, Oberrichter Dr. Löwenthal. Für den Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik ist der Staatsanwalt Lindner anwesend. Fallbeil für Gänseblümchen. Der Spionageprozess gegen Eddie Bartschatis und Karl Laurenz im Originalton. Eine Dokumentation von Maximilian Schönherr. Verkündet dann folgende Beschlüsse des Senates. Die Öffentlichkeit wird von der Verhandlung ausgeschlossen, weil es die Notwendigkeit der Geheimhaltung der zur Verhandlung kommenden Tatsachen erfordert. 23. September 1955. Ein Gerichtssaal in Ost-Berlin, Bezirk Mitte. Ein Strafprozess auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Seit 6 Jahren existieren 2 deutsche Staaten. Die Bundesrepublik ist seit wenigen Monaten Mitglied der NATO. Als Reaktion gründen die sozialistischen Länder den Warschauer Pakt. Die Grenze zwischen beiden Machtbereichen verläuft quer durch Berlin. Den anwesenden Angehörigen und das Staatssekretariat für Staatssicherheit wird die Anwesenheit während der Verhandlung gestattet. Weiter verkünde ich den Beschluss, dass den anwesenden Personen die Geheimhaltung aller in der Verhandlung zur Sprache kommenden Tatsachen und Umstände zur Pflicht gemacht wird. Bitte also die Öffentlichkeit auszuschließen. Während im Westen der Marshallplan ersten Wohlstand verspricht, kämpft die Deutsche Demokratische Republik mit Versorgungsengpässen. Viele Bürger lehnen den Herrschaftsanspruch der Sozialistischen Einheitspartei ab. Am 17. Juni 1953 war ein Volksaufstand mit Panzern niedergeschlagen worden. Jeden Monat verlassen mehr als 10.000 Menschen die DDR. Kommen dann zur Feststellung der Personalien. Angeklagte Laurenz. Vorname? Karl. Wie, wann geboren? 11.09.1905. Wo? In Brünn. Von Beruf? Jurist und Schriftleiter. Und zuletzt tätig gewesen als was waren Sie? Freischaffender Übersetzer. Karl Laurenz, 50 Jahre. Hornbrille, dunkelblond, leicht untersetzt, aufrechte Haltung. Deutsche Staatsangehörige. Die Kinder sind Österreicher. Sie? Ich bin selbst Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik. Meine 5. Staatsbürgerschaft. Angeklagte Bartschatis. Vornamen? Elli. Zweitname Helene. Rufname ist Elli. Elli. Und der zweite Vorname ist Helene. Ja. Wie alt oder wann geboren? Am 7. Januar 1912. Wo? In Berlin. Von Beruf? Kaufmännische Angestellte. Und zuletzt tätig gewesen als was? Als Referentin. Wo? Im Büro des Präsidiums des Ministerrates. Elli Bartschatis, 43 Jahre, dunkelblond, ledig, gepflegte Erscheinung, ungeschminkt. Ich stelle dann fest, setzen Sie sich wieder, Angeklagte, dass den Angeklagten die Anklageschrift, der Eröffnungsbeschluss und die Ladung zum heutigen Termin am 17.09. zugestellt erhalten haben, also rechtzeitig. Ich stelle weiter fest, dass beide Angeklagte auf Verteidiger verzichtet haben. Elli Bartschatis und Karl Laurenz. 6 Jahre trifft sich das Liebespaar in Cafés, Kinos und Wohnungen, auch in West-Berlin. Ihr Staat wirft ihnen Spionage für den Westen vor. Boykotthetze nach Artikel 6 der DDR-Verfassung. 6 Monate sind sie von der Staatssicherheit verhört worden. An meine Kindheit erinnere ich mich im Sommer keine Schuhe, im Winter kein Mantel. Und sobald es ging, Zeitungen austragen und Milch austragen. Aber ansonsten hatte ich immer Satz zu essen und wurde gut gehalten. Meine Mutter starb. Können Sie etwas lauter sprechen? Meine Mutter starb 1917. Und ich bekam dann kurz darauf eine Stiefmutter, mit der ich mich nicht vertragen konnte. So dass ich es vorzog, im Sommer im Ruderverein zu schlafen und im Winter bei der Rettungsgesellschaft bzw. Freiwilligen Feuerwehr. Angeklagte Bartschatis, treten Sie ans Mikrofon. Wie war Ihre Erziehung zu Hause? Ihr Vater war Schneider, sagten Sie. Ja. Also ich wurde es als Kleinkind. Die Mutter war beruflich tätig? Nein, meine Mutter war Hausfrau. Sie hat zwar meinem Vater in der Näherei geholfen. Sie hat zur Handnäherei mitgemacht. Dann macht er Heimarbeit, ja? Ja. Ja, Sie wollten etwas Näheres sagen? Also ich würde es als kleinbürgerliche Erziehung betrachten. Mein Vater war zwar Arbeiter, Heimarbeiter, aber es war keine proletarische Erziehung. Waren Ihre Eltern organisiert? Nein. Nicht? Die Eltern leben jetzt nicht mehr? Nein. Politisch war ich während der Nazi-Zeit und auch vorher nicht. Ich war während des Nazi-Regimes nur Mitglied des, also während des Krieges, Mitglied des Reichsluftschutzbundes. Und der Arbeitsfront, ne? Und der Arbeitsfront, sagten Sie schon, ja. Und anderen Organisationen in der Nazi-Zeit haben Sie nicht angehört? Nein, nein. Ja. Seit August 1945 bin ich Mitglied des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Seit Mai 1946 war ich Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Außerdem war ich Mitglied der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und des Demokratischen Frauenbundes. Bartschatis macht als überzeugte Kommunistin Parteikarriere. Die führt sie in hohe Positionen, zuletzt als Referentin im Büro des Präsidiums des Ministerrates. Und dann wurden Sie wohin versetzt? In die ehemalige Regierungskanzlei als persönliche Sekretärin des Herrn Ministerpräsidenten Grote-Wolff. Als ich zurückkam, war Sachsen-Anhalt noch immer amerikanisch besetzt. Aber ungefähr eine Woche später rückten die Amerikaner ab, es kamen die sowjetischen Freunde. Im Sommer 1947 las ich in der täglichen Rundschau eine Notiz, nach der sich interessierte Bergarbeiter an der Bergakademie Freiberg für einen Qualifizierungslehrgang melden können. Habe mich eingefunden und wurde vom damaligen Personalleiter Genossen Kassler sehr nett und sehr menschlich empfangen. Ja, Angeklagter, sprechen Sie, wenn Sie von den Sowjetsoldaten sprechen, nicht von sowjetischen Freunden, sondern von den Sowjetsoldaten oder sowjetischen Armee und Genossen. Den Ausdruck vermeiden Sie auch, ja? Jawohl, Herr Präsident. Laurenz ist promovierter Jurist, Journalist und Übersetzer. Nach dem Krieg gelangt der Unteroffizier nach Sachsen-Anhalt. Er arbeitet zunächst als Weichensteller im Bergbau und später als leitender Funktionär in der Kohleindustrie. Wann lernten Sie ihn kennen? Im 1949, also 1949 näher, ja. Ich wusste zwar, dass er schon länger in der Verwaltung tätig war, aber da kannten wir uns nicht näher. Sie kannten ihn noch nicht näher. Es war noch kein näheres Verhältnis zwischen Ihnen entstanden, ja? Ja, das entstand 49? 49 im Herbst. Und dann schied doch Lorenz aus, ja, aus der Hauptverwaltung. Ende 1949 schied er aus der Hauptverwaltung aus, ja. Also das war recht bald, nachdem Sie sich näher kennengelernt hatten, ja? Ja. Nicht? Ja. Und hat er nicht mit Ihnen darüber gesprochen? Nein. Nur bei den Beziehungen, in denen Sie mit ihm standen? Ja, ich habe ist doch das verwunderlich, dass er Ihnen darüber nichts gesagt haben soll. Er sagte mir selbst also, dass das gar nicht näher erläutert worden wäre. Ja, ich habe nicht die Absicht, also Sie haben in Ihrer Vernehmung vom 19. März 1955, Blatt 53 der Akten gesagt, gekündigt, weil er für die Ministerien nicht mehr tragbar war, er soll eine undurchsichtige Rolle während des Faschismus in der Tschechoslowakei gespielt haben, haben Sie mir gesagt. Ja, so ist es mir ungefähr in Erinnerung. Ich bitte um Entschuldigung, das ist mir jetzt die Formulierung nicht eingefallen. Er war ja während dieser Zeit in der Tschechoslowakei wohnhaft. Was wissen Sie noch aus seiner weiteren Entwicklung? Ich weiß, dass er dann beim Berliner Rundfunk eine Tätigkeit aufgenommen hatte? Ich habe beim Berliner Rundfunk angefangen, habe in 14 Tagen 4 politische Kommentare geschrieben, die auch gesendet wurden, und 2 sonstige Beiträge. Und dann ebenso am 15. Tag ungefähr wurde ich zum stellvertretenden Intendanten hinuntergerufen, der mir in Anwesenheit des Kaderleiters eröffnete, man sei mit meiner Arbeit zufrieden und biete mir einen Vertrag mit 1500 D-Mark an, für den ich eine bestimmte Anzahl von Artikeln zu schreiben hätte im Monat, und jeder Artikel darüber hinaus würde dann gesondert honoriert. Ich war natürlich froh und habe zugestimmt. Ein paar Stunden später wurde ihm von der Kaderabteilung geöffnet, dass er seine Stellung aufgeben müsste. Beim Berliner Rundfunk? Ja. Und warum? Ich entspreche doch nicht den fachlichen Voraussetzungen und so weiter. Und als ich ihm sagte, also schenken Sie mir doch reinen Wein ein, ich war vor 2 Stunden beim stellvertretenden Intendanten, der hat mir ganz was anderes gesagt, hat er mir nur einen Brief der Sozialistischen Einheitspartei gezeigt. Er hat die Achseln gezogen, und er hat gewusst, woher der Wind weht. Anschließend war er im Berliner Verlag tätig und ist dort Ende 1950 entlassen worden. Weshalb? Er hatte mir erzählt, dass er in einer Betriebsversammlung Stellung genommen hatte zu der damaligen Frage der Bezahlung der Kraftfahrer an Sonn- und Feiertagen und so weiter. Und dass er sich dort nicht mit den neuen Maßnahmen einverstanden erklärt hatte, das hätte man ihm übel genommen. Er wurde vom Berliner Verlag aus der Partei ausgeschlossen, ja. Meldete mich arbeitslos und begann eben das schöne Spiel, das ich bis in die spätere Vergangenheit fortsetzte. Ich bewarb mich um Posten und sammelte Absagen. Das habe ich getrieben bis zur Zahl 100. Und dann habe ich aufgehört. Aber Ihre Beziehungen zu ihm erhielten Sie weiter aufrecht, ja? Die blieben bestehen? Ja, die blieben bestehen. Es trat doch noch ein Ereignis ein, ein sehr einschneidendes Ereignis, was eventuell auch hätte dazu führen können, dass Sie die Beziehungen abbrachen. 1951? Ja, im also später war mein Freund beschäftigt als... Der Angeklagte Laurenz, ja? War der Angeklagte Laurenz beschäftigt bei einem Rechtsanwalt im demokratischen Sektor von Berlin, bei Dr. Griffin. Als Gerichtsassessor hatte in dieser Tätigkeit auch Besuche in den Haftanstalten durchzuführen, um dort mit den Beschuldigten als Verteidiger zu sprechen. Und er hat bei dieser Gelegenheit sogenannte Begünstigungen vorgenommen. Ich glaube, er hat einen Brief mitgenommen. Sogenannte? Ja, war der Begriff Begünstigung vorher nicht bekannt. Ja? Also er hat Briefe von Gefangenen befördert da, ja? Ja, ob er von Gefangenen oder ich... Für oder von, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht genau, aber wenigstens hat er das getan. War etwas zu gutmütig den Wünschen meiner Mandanten gegenüber und wurde dafür mit Recht bestraft, indem ich am 31. Oktober... Also für zu große Gutmütigkeit wird kein Mensch bestraft. Oder wollen Sie das sagen, dass nur da in der Tschechoslowakei bei dem geordneten Rechtsstaat Ihnen man nichts anhaben konnte, aber hier war ja keiner und nun konnte man Ihnen etwas anhaben, für Gutmütigkeit wurden Sie, zwar einflechten mit Recht, bestraft, aber für Gutmütigkeit wird man wohl kaum bestraft. Ich hätte eben Nein sagen müssen, wenn man von mir etwas verlangt, nicht wahr? Aber ich bin eben Österreicher von Geburt und Erziehung, nicht wahr? Wir sind ein bisschen gutmütiger. Und Sie erhielten trotzdem Ihre Beziehung zu ihm aufrecht. Wo waren Sie da schon beschäftigt zu diesem Zeitpunkt? Da war ich bereits im Präsidium des Ministerrates als Chefsekretärin des Ministerpräsidenten beschäftigt. Da haben Sie auch in West-Berlin getroffen. Ja. Weshalb? Zu welchem Zweck? Nein, wir hatten Kinobesucher. Aber meistenteils in Berlin, im demokratischen Sektor von Berlin. Bereits 1950 ist das Paar einer Informantin der Staatssicherheit aufgefallen. Obwohl kein konkreter Verdacht vorliegt, werden beide beschattet. Na, wie oft sind Sie dann noch in die Westberliner Kinos gelaufen? Sehr oft nicht, Herr Präsident. Ich. Ja, ich frage Sie ja, wie oft. Vielleicht das war 52, ja? Fünf, oder wann? 50 und 51. 50, 51. 52 war ich auch noch einmal, obwohl ich, obwohl mir das verboten war. Und da weiß ich von einem Kinobesuch im Ende des Jahres zu der Filmvorstellung Der Reigen. Wie gestalteten sich die Zusammenkünfte, die Sie mit dem Angeklagten Laurenz hatten? Wir hatten uns, wie ich bereits erwähnte, größtenteils in Restaurationen, in Kaffeehäusern getroffen. Wir haben uns über alle möglichen Dinge unterhalten. Stellen Sie das doch mal näher und machen Sie das nicht hier in dieser harmlosen Art angeklagt. Es ist nicht harmlos gemeint. Ich bin mir meiner Schuld voll bewusst, Herr Präsident. Nämlich welche? Meine Schuld, dass ich Staatsgeheimnisse verraten habe und dass diese weitergegangen sind an die Organisation Gehlen und dass ich damit schädlichen Verrat getrieben habe. Woher wissen Sie, dass das weitergegeben worden ist an die Organisation Gehlen? Das weiß ich leider erst seit meiner Untersuchungshaft, seit der Gegenüberstellung mit Lauritz. Reinhard Gehlen. In der NS-Zeit General und Leiter einer Spionageeinheit. 1946 bekommt er von den USA den Auftrag, einen westdeutschen Geheimdienst aufzubauen. Die Organisation Gehlen ist der Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes. Nach dem Arbeiteraufstand in Ostdeutschland am 17. Juni 1953 verstärkt sie ihre Aktivitäten gegen die DDR. In den Akten wird Bad Schartis unter dem Decknamen Gänseblümchen geführt. Ich habe es leider nicht gewusst. Ich habe es auch, obwohl ich es mir hätte aufgrund meiner Ausbildung, meiner politischen Ausbildung, aufgrund meines allgemeinen Wissens hätte denken müssen. Sie haben das aber näher ausgesagt, Angeklagte. Nicht in dieser Form, wie Sie das heute hier darstellen. Wozu wollte denn der Angeklagte, fragte Sie doch auch nach internen Vorgängen aus dem Sekretariat, in dem Sie tätig waren. Nicht? Ja, ich hatte. Und das war doch nicht nur durchaus nicht nur so, dass Sie ihn da nun Mitteilungen machten von Besuchen, wie Sie sich ausdrückten, sondern Sie ließen ihn doch auch Einblick nehmen, teilweise jedenfalls in Ihre Stenogrammblöcke und so weiter. Nicht? Nein, das stimmt nicht, denn die Stenografie kann er gar nicht lesen. So. Ich sprach vorhin von diesem Besuch seines Bruders in Westdeutschland. Und das ist der, für mich wenigstens der Ausgangspunkt meines Verbrechens gewesen. Mhm. Und nach seiner Rückkehr erzählte er mir auch, dass er in Karlsruhe gewesen wäre und dass er dort mit einer Person gesprochen hat und dass er die Möglichkeit hat, für westdeutsche Zeitungen oder Zeitschriften Artikel zu schreiben. Meiner Erinnerung nach Artikel über die Deutsche Demokratische Republik, über die Lage hier, über die Verhältnisse hier. Ich war mir leider nicht ganz im Klaren darüber, dass es es ist nicht richtig gesagt. Natürlich hätte ich gewusst, dass das Staatsgeheimnisse sind, dass man darüber überhaupt nicht spricht. Waren Sie über Ihre Schweigepflicht belehrt? Ja, natürlich, das weiß ich. Die Bedeutung Ihrer Funktion war Ihnen doch bekannt, Angeklagte, ja? Ja. Nicht? Ja. Sie haben doch unsere Presse gelesen, ne? Ja, natürlich. Und haben Sie unseren Rundfunk gehört oder nur den Rias? Nein. Was nein? Ich habe nicht nur den Rias gehört. Ich habe zwar hin und wieder auch den Rias gehört, ich habe in der Hauptsache unseren Berliner. Na gut, also da sind Sie doch dann informiert worden über derartige Dinge. Ja, ich bin darüber informiert. Die Bedeutung. Über die Bedeutung. Ich habe auch die Prozesse, diese Gehlen-Prozesse gelesen und ich habe nicht angenommen, dass der Angeklagte Laurenz, der ja mein engster Freund war, dass der das, was ich ihm aus der Dienststelle berichte, weitergibt. Hat er nicht selbst gesagt, dass das weiterging nach Westdeutschland, was Sie ihm berichteten? Ich hatte später des Öfteren gefragt, hast du denn mal einen Artikel geschrieben? Weil er anfangs sagte, er müsste im Monat einen schreiben. Und dann hatte ich gefragt, einmal sagte er mir, dass er wohl über den neuen Kurs und einmal über die Auswirkungen des vierten Parteitages etwas geschrieben hätte. Und dann sagte er mir auch, als ich für welche Zeitung hat er denn das geschrieben? Aus ja, das weiß ich nicht. Das ist mein Fehler gewesen, Herr Präsident, dass ich mich nie näher erkundigt habe. Das ist beruhigend, sagt er, wenn man das nachher in der Verhandlung sagen kann. Nein, das nicht? Ist nicht beruhigend. Das ist auch nicht entschuldigend. Das ist nur noch belastend. Das Normale war doch, wenn Sie glaubten, wirklich glaubten, dass er das für Artikel oder dergleichen brauchte, dass Sie ihm dann sagten, du zeig mir doch mal eine Zeitschrift, wo der veröffentlicht worden ist, du kriegst doch Belegexemplare, wo ist denn das, hast du schon geschrieben, was hast du geschrieben, zeig mir doch mal den Artikel und so weiter. Ich meine, Sie waren ja nicht fremd miteinander. Nein. Eben. Da spricht man doch dann so normalerweise. Oder haben Sie so, wie Sie es jetzt hier sagen, gesprochen miteinander und sich das Wesentliche eigentlich vorenthalten, um hier sagen zu können, ich habe nichts gewusst? Hatten Sie nicht auch ein bisschen Angst? Ich habe natürlich Angst gehabt, aber ich habe es immer wieder beiseite getan. Und sagen Sie, Angeklagte, wenn Sie nun Angst hatten, warum haben Sie trotzdem ihm immer wieder und immer wieder solche Unterlagen geliefert? Es fehlte mir das mangelnde Vertrauen. Das Vertrauen zur Politik der Regierung, das Vertrauen zur Kraft der Arbeiterklasse. Ja gut, wenn einem das fehlt, muss man ja nun nicht da so gleich zum Verräter werden. Und es kommt hinzu, dass auch in meiner nächsten persönlichen Umgebung nicht jeder hundertprozentig für die Dinge der Deutschen Demokratischen Republik eingenommen ist. Es kommt hinzu, dass ich mich selbst auch habe blenden lassen von Dingen in Westdeutschland, sei es die Konsumgüterindustrie, die dort in qualitativ guter und reichhaltiger Form auftritt, auf die Reisen meiner Freundinnen, die beruflich tätig sind und die sich sehr schön und sehr viele Reisen leisten können. Das Hauptmotiv sehe ich aber doch in dieser großen Zuneigung zu meinem Freund und auch in dem Vertrauen, ich will das nicht beschönigen, dass nun die vielen Einzelheiten und die Kleinigkeiten, die ich größtenteils auch nur brockenweise weitergegeben habe, dass das weitergeben gehen konnte, daran habe ich nicht gedacht. Wann sind Sie mit Labi in Verbindung gekommen? Das war dieses Treffen nach dem Kinobesuch dieses Treffen war am 29. Oktober 1951. Clemens Labi, ein ehemaliger Kollege aus der Hauptverwaltung Kohle. Mittlerweile arbeitet er für die Organisation Gehlen. Woher wusste denn da Labi, dass Sie sich mit der Angeklagten Batschatis trafen? Oder treffen wollten. Woher er das wusste, das weiß ich nicht. Und daraus konnte er es vermuten, ja? Also er konnte auf keinen Fall wissen, dass ich mich mit ihr treffe. Konnte er es vermuten, jawohl. Außerdem hatte Labi so viele Verbindungen, der war so genau unterrichtet über jede Einzelheit in der Kohle. Wurde ja noch weiter unterrichtet. Ja. Und wie verlief diese Zusammenkunft? Die Zusammenkunft verlief im Allgemeinen so, wie Sie die Angeklagte Batschatis geschildert haben. Wir trafen uns dann in der Weinstube. Ich will es von Ihnen wissen. Trafen uns in der Weinstube und haben eben bei einem Glas Wein alter Zeiten gedacht, nicht wahr? Gemeinsame Zusammenarbeit. Ja. Ich habe nicht die geringste Erinnerung an irgendeine nachrichtendienstliche Beschäftigung. Ich weiß nur, dass er angeregt hat, ein Wiedertreffen. Ja? Und dass entweder die Batschatis oder ich es übernommen hatten, ihn anzurufen. Er hat sich sehr hilfsbereit gezeigt und mir gesagt, er wolle versuchen, irgendetwas für mich zu tun. Ja, ich wurde natürlich immer, ich will nicht sagen dringend, aber immerhin habe ich die Frage nach der eventuellen Beschäftigung doch wieder gestellt. Und dann sagte er mir einmal, er würde mich in der nächsten Zeit mit einem seiner Direktoren aus dem Westen zusammenbringen, ja, den er für mich interessieren wolle. Und hat mir auch gesagt, dass er dann und dann dort und dort. Ja. Nun, Staatsanwalt werden dringend benötigt, ja? Ja, kurze Pause, wahrscheinlich Pause, ja? Eine oder zwei Minuten. Treten Sie zurück, angeklagt, dass da zunächst eine Pause von 15 Minuten ein. Protokoll der Telefonüberwachung vom 7.12.1954 durch die Stasi-Hauptabteilung S. Nachdem sich der Herr und die Dame begrüßt haben, fragt der Herr die Dame, wie es ihr geht. Die Dame antwortet ihm, dass sie ein bisschen emsig ist. Sie fragt ihn, ob er nicht zu viel arbeitet. Die Dame sagt, na weißt du, Pumpelchen, was ihr so aus den Frauen macht. Er sagt ihr, dass er sehr viel geschrieben hat, sie verabschiedet sich von ihrem Pumpelchen und bittet ihn noch einmal, dass er nicht so viel rauchen soll, damit er ihr nicht das ganze Haus verräuchert. Sie bittet ihn noch um ein Stück Schokolade, er sagt ihr, dass sie doch noch welche hat und verabschiedet sich dann von ihr. So, Angeklagter Lorenz, treten Sie wieder vor. Wie ging dann also die Verbindung mit Labi weiter? Was ereignete sich in der Folgezeit? Na, ich habe nicht sehr daran geglaubt und war doch sehr überrascht, dass ungefähr 4 Wochen später mir Labi mal eröffnete, sie ihre Flugkarte ist gekommen. Sie müssen mir sagen, wann Sie fliegen wollen, damit ich das organisieren kann. Das macht alles da diese Firma? Oder wer? Die Ihnen das ja, ermöglicht. Inzwischen hatte ich ja. Dieser Wohltätigkeitsverein. Ja, inzwischen waren ja die Karten bereits aufgelegt worden. Inzwischen wusste ich ja Bescheid. Dann kam es nochmals zu einem Zusammentreffen mit Dr. Schubert. Und bei der Gelegenheit wurde ich offiziell angeworben. Also, was haben Sie vom Angeklagten bekommen? Ich habe Geschenke von ihm bekommen. Was? Ich habe. Also jetzt zum letzten Geburtstag bekam ich Schuhe. Vorher hatte ich mal Geld zu einem Kleid, das ich mir machen ließ, zu bekommen. Ich habe einen Radioapparat bekommen, ich habe einen Teppich bekommen, ich habe ein Kostüm und einen Sommermantel bekommen. Und ich habe ja auch in den Berichten, die ich ihm gegeben habe, in den Unterhaltungen, leider nicht daran gedacht, dass das weitergetragen wird. Angeklagte, wer waren Sie? Ja, ich weiß, Herr Präsident. Wer waren Sie? Ich war die Chefsekretärin des Ministerpräsidenten und die Mitarbeiterin im Büro des Präsidiums des Ministerrates. Haben Sie an staatspolitischen Schulungen teilgenommen? Ja, ich habe an staatspolitischen Schulungen teilgenommen. Hat sich der Ministerpräsident mal mit Ihnen unterhalten? Nein, näher nein, nicht. Nein, überhaupt nicht? Ja, auch, also privater Natur. Haben Sie an Ihren Parteisitzungen teilgenommen? Ja. An Leitungssitzungen? Ja. Haben Sie da geschlafen? Nein, ich habe leider nicht die Konsequenzen daraus gezogen. Angeklagte, das ist nachher zu billig. Ich will mich nicht entschuldigen, Herr Präsident. Ich will nur versuchen, Ihnen klarzumachen, wie ich es gesehen habe. Ich will versuchen, Ihnen klarzumachen, dass Ihnen das keiner abnehmen kann. Ne? Worüber haben Sie noch gesprochen? Aus dem Staatssekretariat, aus der damaligen Regierungskanzlei. Ich habe über Besuche, die der Herr Ministerpräsident bekommen hat, gesprochen. Über die Besuche aus Westdeutschland von Herrn Altreichskanzler Dr. Wirth, Dr. Elfes, Dr. Heinemann, Frau Professor Dr. Clara Maria Fassbinder, Pastor Niemöller. Aber ich habe dann festgestellt, in der ersten Zeit gleich, dass es nicht immer was zu berichten gab. Denn die ersten Treffs in den ersten Monaten 1953 begannen meist mit meiner Feststellung, glaube ich, habe nichts. Ich sagte, das macht nichts, ich habe aus anderen Quellen so und so viel, das spielt bei mir keine Rolle. Mein dienstlicher Auftrag lautete, nur zu überprüfen, ob die Versorgung der Bevölkerung mit dem sogenannten Weihnachtsteller, das war vor Weihnachten 1953, also die Versorgung der Bevölkerung mit Südfrüchten, Rosinen, Mandeln gesichert ist. Die vorgesehenen geplanten Mengen waren eingegangen, es waren aber insofern doch Planfehler unterlaufen, als gerade in diesem Kreis, als man in diesem Kreis nicht die lokalen Verhältnisse bedacht hatte, gerade in diesem Kreis, in dem die Dresdner Stolle gebacken wird, die unendlich viel Rosinen benötigt, ja, Da hat man nicht dran gedacht und hat diesem Kreis, diesem Bezirk die gleiche Menge Rosinen zugeteilt wie anderen Bezirken, wo diese Traditionen nicht üblich sind. Weil die Streuung nicht richtig funktioniert. Ja. Ne? Ich habe geschrieben über die Berliner Konferenz, ich habe geschrieben über die Umstellung auf Goldbasis unserer Währung, ich habe über das 21. Plenum geschrieben. Ich habe gewisse Dinge glossiert, die mir glossierenswert erschienen. Zum Beispiel, wenn in der demokratischen Presse geschrieben worden war, dass bei irgendeinem Bau, weiß ich, die Toiletten vergessen. Angeklagter, was meinen Sie, weshalb Sie vor dem Gericht stehen? Wegen Spionage. Ja. Ja. Und ich betrachte das ja auch das als Spionage, aber ich kann deswegen nicht die Tatsache, was ich gegenüber gerichtet habe, nicht ändern. Es war eine Regierungskommission zur Vorbereitung der Leipziger Messe gebildet worden. Und die hatte einen Bericht geschickt und daraus hatte ich für den Herrn Ministerpräsidenten einen Auszug zu machen. Ich habe in diesem Falle besonders verwerflich und ganz unverantwortlich gehandelt. Ich habe nämlich einen Durchschlag meines Auszuges mit nach Hause genommen und habe daraus Laurenz was vorgelesen. Ich habe so viele Schwierigkeiten gesehen, ich habe so viele Beschwerden gelesen von der Bevölkerung, täglich hunderte von Briefen, dass es das nicht gibt und jenes nicht gibt und das nicht in Ordnung ist und jenes nicht in Ordnung ist. Ich habe sogar bei uns in der eigenen Dienststelle gesehen, dass Beschlüsse nicht durchgeführt worden sind. Ich weiß nicht, ob ich hier Einzelheiten erzählen kann. Und dass Anordnungen und Verbote nicht ausgeführt worden sind, nämlich zu schweigen. Das auch, ja. Das haben Sie selbst erlebt, ne? Das habe ich selbst erlebt. Ich meine dir jetzt andere. Das passt ja in den allgemeinen Rahmen, den Sie da festgestellt haben wollen. Wir brauchen den Film nicht nochmal zurückzurollen, Angeklagte. Aber wir können es auch. Denn Sie haben von Angst, von Verhaftung und so weiter gesprochen. Und er hat Sie in Sicherheit gewiegt, indem er Ihnen sagte, ich schreibe die Berichte drüben, ich schreibe sie in West-Berlin. Sie bleiben nicht mal da, ich schicke sie nach West-Deutschland rüber. Wie? War es so? Ja, ja. Da war es nicht so? Ja, das war so. Warum ist einem nicht klar, dass man Spionage treibt, dass man Verbrechen begeht, wenn man Angst hat vor der Verhaftung? Wenn man sich in Sicherheit wiegen lassen muss und sagen lassen muss, von dem anderen, dass er also alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, die gegen eine Entdeckung sichern sollen. Dass er drüben in West-Berlin schreibt, dass er es nach West-Deutschland schickt, über seinen Bruder, und dass er das in solche Formen kleidet, dass unmöglich die Herkunft erkennbar ist, dieser Nachricht. Ja. Ja. Warum solche Gespräche, wenn man sich nicht im Klaren ist, und zwar völlig im Klaren? Wie? Oder waren solche Gespräche auch nicht? Bitte? Oder waren solche Gespräche auch nicht? Doch, sie waren. Die Gespräche waren. Es ist nur wirklich so, ich kann Ihnen das nicht erklären, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das klar machen soll. Ich habe mir Sand in die Augen gestreut, das stimmt. Auch die Telefonüberwachung liefert der Staatssicherheit keine Beweise gegen Batschatis und Laurenz. Eine Kollegin wird beauftragt, Batschatis eine Falle zu stellen. Abschrift, Berlin, den 11.11.1954. Wie vereinbart, wurde am Montag von mir ein großer Briefumschlag fertig gemacht. Die Anschrift lautete Ministerium für Außen- und Innerdeutschen Handel zu Händen des persönlichen Referenten Genosse Albrecht. Inhalt, Durchschriften über den Stand der Exportaufträge 1953. Auf die dritte Seite hatte ich drei gelbe Pünktchen aus einem Locher gelegt. Auf der Rückseite des Umschlages hatte ich ein Haar vom Leimpinsel angeklebt. Am Briefverschluss war ebenfalls ein kleines Pinselhaar mit eingeklebt worden. An der Seite schaute es ein kleines Stückchen heraus. Auf der Vorderseite des Umschlages befand sich unter dem T des Wortes Minister ein schwarzer Punkt, über dem S des Ministers ebenfalls. Am Montagabend, als die Genossin Batschatis sich schon auf dem Gang befand, rief ich sie zurück und sagte ihr, dass im Panzerschrank ein Brief mit wichtigen Unterlagen für Minister Gregor liegt, betrifft Auftragslage, die nur gegen Unterschrift von Genosse Albrecht herauszugeben sind. Am Donnerstagmorgen kam ich 8.45 Uhr im Sekretariat an. Der Panzerschrankschlüssel wurde mir von der Genossin B. überreicht. Der Panzerschrank war schon geöffnet gewesen. Ich betrachtete mir sofort den Umschlag, die zwei Pinselhaare waren weg. Die schwarzen Punkte ebenfalls. Die Anschrift war neu geschrieben mit zwei Tippfehlern, die in der ersten Anschrift nicht enthalten waren. Es musste also ein neuer Umschlag angefertigt worden sein. Gezeichnet Lina. Sie wussten doch von dem Vergangenheit, nicht? Ja. Sie wussten, warum er aus der Hauptverwaltung Kohle ausscheiden muss. Sie wussten, dass er aus der Sozialistischen Einheitspartei ausgeschlossen worden war. Sie wussten, dass er auch Gefangene begünstigt hatte. Ja? Ja. Angeklagte, treten Sie zurück. Es tritt nunmehr eine Pause von einer halben Stunde ein. Sind noch Fragen an den Angeklagten zu stellen? Ja. Bitte sehr. Wolfgang Lindner. Als Staatsanwalt vertritt er die Anklage. Angeklagter, ist Spionage ein Skatspiel? Ist Spionage ein Schachspiel, weil man sich hinsetzt, zwei gegenüber, zwei Parteien öffentlich, schauen so und so viel zu? Oder was ist denn Spionage? Das müssen Sie doch als... Ja, das weiß das ich. Eines der gefährlichsten, gemeingefährlichsten Verbrechen ist, gegen welches sich jeder Staat aber mit allen Mitteln schützt. Wir brauchen jetzt gar nicht mal die verschiedenen Staatssysteme, die sich schützen müssen. Ist das ein äußerst gemeingefährliches Verbrechen, Spionage? Ist das? Also Militärspionage haben wir bei uns als... Ach, also ist eine andere Spionage kein Verbrechen? Natürlich ist sie Verbrechen. Braucht man sich nicht zu schützen? Äußerst gemeingefährliches vor Entdeckung. Bitte? Aber doch nicht ein äußerst gemeingefährliches Verbrechen. Anklagter, Sie wissen doch, zu welchen Zwecken diese Mitteilung, die Sie weitergaben, gebraucht wurden. Herr Staatsanwalt, wenn ich mir den Nutzwert der einzelnen Meldungen vor Augen halte. Sprechen Sie ins Mikrofon an. Wenn ich mir den Nutzwert der einzelnen Meldungen vergegenwärtige, die ich gegeben habe, so kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man damit praktisch hätte die Grundlagen unseres Staates gefährden können. Oh, das ist wieder mal sehr demagogisch geantwortet. Nicht demagogisch. Sie treiben Spionage unter Beachtung aller Vorsichtsmaßregeln. Sie sind nämlich ein sehr gerissener Spion aus all dem, was ich hier in der Beweisaufnahme jetzt erfahren habe, nicht was ich aus der Voruntersuchung festgestellt habe. Nämlich ein Spion, der jede Spur, die ihn in seinem Wohnort verraten könnte, in seinem Aufenthaltsgebiet, aber noch nicht einmal aufkommen lässt. Er lässt noch nicht einmal eine Spur aufkommen, braucht also auch keine Spur zu verwischen. Solche Spione trifft man selten. Sonst noch Bemerkungen? Nein. Dann treten Sie zurück. Sind sonst Anträge zur Beweisaufnahme zu stellen? Ich habe keine weiteren Anträge zu stellen. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich damit die Beweisaufnahme. Tritt nunmehr in eine Pause ein. Die Verhandlung wird fortgesetzt um 16.30 Uhr mit dem Plädoyer des Staatsanwalts, anschließenden Ausführungen und Schlussworten der Angeklagten. Die Verbrechen, die Angeklagten gemeinsam begangen haben, sind Verbrechen nach dem Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Sie haben Boykotthetze betrieben. Sie haben Mitteilungen über Vorgänge in der Deutschen Demokratischen Republik an den Feind der Deutschen Demokratischen Republik, an die imperialistischen Kriegshetzer, an die Monopolkapitalisten, selbstverständlich an die von Ihnen beauftragten, gelenkt, geleiteten Spionageorganisationen haben Sie weitergegeben. Aber Sie wussten, was das für Organisationen sind. Sie wussten, dass diese Organisationen bezahlt werden von dem Gelde der amerikanischen Monopolkapitalisten. Nicht von ihrem Geld, wiederum von Steuergroschen, die sie den Werktätigen aus den Knochen geschunden haben, aber über die sie eben, weil sie die Macht im Staat haben, über über diese verfügen. Dieses Geld wurde zur Verfügung gestellt, um ganz besonders in der Bundesrepublik, in Westdeutschland und auf dem Brückenkopf in Westberlin Organisationen aufzuziehen, die den Auftrag haben, die Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik zu hemmen, die Wirtschaft zu unterminieren. Und mit diesen Feinden haben sie sich verbunden, haben ihnen die Möglichkeiten gegeben durch Lieferung von Informationen über Tatsachen in der Deutschen Demokratischen Republik, die sie, die diese Organisation, wie die Angeklagten beide wussten, nicht etwa dazu benutzten, um unseren Menschen über Schwierigkeiten hinweg zu helfen, die sie ihnen bereiteten, sondern um diese Schwierigkeiten zu vergrößern, eben zu boykottieren. Ich beantrage wegen erwiesener Verbrechen nach diesem Gesetz gegen den Angeklagten Laurenz Karl, geboren am 11.09.1905, die Todesstrafe. Ich beantrage nach diesem Gesetz wegen erwiesener Verbrechen gegen die Angeklagte Parchadis Elli Helene, geboren am 7.01.1912, die Todesstrafe. Den Angeklagten ist das Vermögen einzuziehen. Vor den Ausführungen der Angeklagten und den Schlussworten tritt zunächst eine Pause von einer Viertelstunde ein. Parchadis. Wollen Sie vom Platz sprechen, ja? Wollen Sie vom Platz aus sprechen? Ja, bitte. Was haben Sie noch zu sagen? Zu meiner Verteidigung, Hohes Gericht, kann ich nichts sagen. Das, was ich begangen habe, die schwere Schuld, die ich auf mich geladen habe, die kann ich nicht verteidigen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die ich nicht gewusst habe, die ich nicht konkret gewusst habe, die ich zum Teil in der Untersuchungshaft, zum Teil bei der Gegenüberstellung und auch erst heute erfahren habe. Das alles ist aber keine Entschuldigung von dem durch den Herrn Staatsanwalt beantragten Strafmaß. Bin ich so stark beeindruckt. Ich weiß, dass ich eine schwere Strafe verdient habe. Ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass ich in meiner bisherigen Funktion und mit meinen Vorkenntnissen diese ganzen Zusammenhänge hätte erkennen müssen. Zum Teil auch gesehen habe. Ich habe aber doch gehofft, dass mir Gelegenheit gegeben wird, meine Schuld wieder gut zu machen. Und ich bitte das Hohe Gericht herzlichst. Ich möchte vorher sagen, dass ich das, was ich begangen habe, diese schwere Schuld, die ich auf mich geladen habe, zutiefst bereue. Und ich bitte Sie, mir wirklich Glauben zu schenken. Und ich bitte das Hohe Gericht weiter, wenn es in die Beratung eintritt über das Urteil, zu versuchen, mildernde Umstände, also ein milderes Urteil für mich auszusprechen, damit ich Gelegenheit habe, einmal mich während des Strafvollzuges zu bewähren, aber auch später dann weiter durch den Einsatz meiner Arbeitskraft mitzuhelfen am weiteren Ausbau und am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik. Ich sagte bereits vorhin bei der Vernehmung, dass ich fast 30 Jahre berufstätig bin und dass ich nie in meinem Leben Dienstgeheimnisse weitergetragen habe. Es ist darum umso verwerflicher, dass ich jetzt in einem Arbeiter- und Bauernstaat, der gerade auch meine Interessen vertritt, die ich ja aus dem Arbeiterstand, aus der Arbeiterklasse komme, stamme, dass ich da diesen Verrat begangen habe. Ich bin nicht nur durch Fahrlässigkeit und Leichtsinn und Unachtsamkeit zu einer Spionin, zu einem Verräter geworden, sondern durch mangelndes Vertrauen in der Politik der Regierung, unserer Regierung, durch mangelndes Vertrauen zur Partei der Arbeiterklasse, Ich habe mich beeinflussen lassen, einmal durch meinen persönlichen Umgang, zum anderen durch meinen nahen, ganz engen, durch meine ganz nahe, enge Verbindung zu dem mit Angeklagten Laurenz. Ich habe in der ersten Zeit in der deutschen Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie buchstäblich mit trockenem Brot gearbeitet. Ich habe nichts drauf gehabt. Aber diese ganze Arbeit, das ist alles hinfällig geworden durch meinen Verrat. Und ich darf wohl noch einmal die Bitte aussprechen, mir später Gelegenheit zu geben, meine Schuld gut zu machen. Das ist zu Ihrer Verteidigung und als Schlusswort das, was Sie zu sagen haben, Angeklagter. Ja, Herr Präsident. Nehmen Sie Platz. Angeklagter Laurenz, treten Sie vor. Angeklagter Laurenz, treten Sie vor. Hohe Senat. Ich bin mit 46 Jahren zum ersten Mal mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten, mit 50 Jahren zum zweiten Mal. Beide Male in meiner zweiten Heimat. Das erste Mal war, wie ich schon vorhin einmal sagte, in der Hauptsache meine österreichische Gutmütigkeit daran schuld. Ich komme mal aus einem anderen Volk und habe eine andere Wesensart. Das zweite Mal war es meine Michael Kohlhaas-Natur, die sich gegen das Unrecht auflehnen zu müssen glaubte, dass ich in der Tatsache erblickte, dass man mir, der ich seit frühester Jugend ununterbrochen intensiv gearbeitet habe und dem die Arbeit zum Lebensbedürfnis geworden ist, plötzlich im besten Mannesalter und bei vollster geistiger Schaffenskraft jede Arbeitsmöglichkeit nahm. Ich habe mich als BVG-Schaffner beworben, ich habe mich als Abrissarbeiter beworben bei der Abbruchfirma Schmidt in der Greifswalder Straße, alles zwecklos. Ich habe für diese Existenzvernichtung, wie ich meinte, mit Recht die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verantwortlich gemacht und bin ihr gegenüber in Opposition gegangen. Ich habe das nicht bereut, denn schließlich hielt ich die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands für eine Kampfpartei und eine Kampfpartei muss mit Opposition rechnen. Was ich aber zutiefst bereute und bereue natürlich, ist die von mir nicht in Rechnung gestellte Tatsache, dass ich mich mit meiner Opposition gegen die Sozialistische Einheitspartei bei der engen Verquickung, die zwischen gerade dieser Partei und der Deutschen Demokratischen Republik besteht, naturnotwendig auch in Opposition gegen die Deutsche Demokratische Republik stellen musste. Ich empfinde es als persönlich tragischen Konflikt, dass ich mir durch meine unentschuldbaren Verbrechen selbst den Stempel aufgedrückt habe, ein Feind des Staates zu sein, den ich als meine zweite Heimat trotz mancher bitteren Erfahrung doch lieben gelernt habe. Ich empfinde es auch deshalb als tragischen Konflikt, weil ich mich absolut frei weiß von jedem Gefühl irgendeiner Feindschaft oder irgendeines Hasses, wie denn diese beiden Gefühlswerte in meiner religiös abgestimmten Gefühlsskala gar nicht vorhanden sind. Es ist mir nach ziemlich schwerem Kampf gelungen, den inneren Schweinehund, der seit 52 von mir Besitz ergriffen hatte, zu überwinden. Ich habe diese für mich immerhin wichtige Tatsache in einem Verschen festgehalten, das da lautet: Ich komme aus Nacht und Finsternis, sie sollen mich nicht mehr begleiten. Ein dunkler Vorhang plötzlich zerriss, ich will dem Lichte entgegenschreiten. Hoher Senat, auch von mir kann man noch irgendetwas für den Aufbau erreichen. Natürlich im Rahmen des Strafvollzugs. Von dem toten Lorenz hat niemand etwas. Ich bitte Sie sehr, ich sage es ganz offen, Gnade vor Recht geben zu walten zu lassen. Das ist das, was Sie als Verteidigung und als Schlusswort zu sagen hatten. Jawohl, Herr. Treten Sie zurück, Angeklagter. Von Seiten des Staatsanwalts zur Erwiderung das Wort gewünscht. Ich verzichte aber wiederum. Dann wird der Senat beraten. Das Urteil. Im Namen des Volkes. In der Strafsache gegen erstens Laurenz Karl, zweitens Bacchatis Elli Helene hat das oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik durch den ersten Strafsenat in der Sitzung vom 23. September 1955 für recht erkannt. Wegen Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik werden verurteilt. Der Angeklagte Laurenz zum Tode, die Angeklagte Bacchatis zum Tode. Die Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. Prozessende 23.30 Uhr. Vollstreckungsprotokoll Elli Bacchatis. Dresden, den 23.11.1955. Der Verurteilten wurde mitgeteilt, dass ihr Gnadengesuch abgelehnt wurde und die Vollstreckung in den Morgenstunden stattfindet. Die Verurteilte nahm die Verkündigung gefasst entgegen. Die Verurteilte verbrachte die Nacht mit Rauchen und Schreiben. Um 2.55 Uhr wurde sie gefesselt und ihr die Nackenhaare kurzgeschnitten. Anschließend wurde sie gegen 3 Uhr in den Richtraum gebracht und dem Scharfrichter übergeben. Die Vollstreckung nahm ca. 3 Sekunden in Anspruch. Vollstreckungsprotokoll Karl Laurenz. Der Verurteilte verbrachte die Nacht mit Rauchen und Schreiben. Um 3.05 Uhr wurde er gefesselt und in den Richtraum gebracht und dem Scharfrichter übergeben. Die Vollstreckung nahm ca. 3 Sekunden in Anspruch. Nach erfolgter Ausfertigung sämtlicher vorgeschriebener Papiere wurde die Leiche nach dem Krematorium Tolkewitz gebracht und die Einäscherung im Beisein des Genossen V.P. Hauptwachtmeister Bachmann vollzogen. Fallbeil für Gänseblümchen. Der Spionageprozess gegen Elli Bacchatis und Karl Laurenz im Originalton. Eine Dokumentation von Maximilian Schönherr. Mit Material der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen. Es sprach Gerd Warmeling. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2011.